Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jamsaesang beriefen die Einwohner von Songju und Gimchon des Bezirkes Notgyongsang am 16. Januar in Seoul eine Pressekonferenz ein und protestierten gegen die Thatstationierung durch das Verteidigungsministerium. An demselben Tag hielten das Songjuer Kampfkomitee gegen die Thatstationierung, das Maßnahmekomitee der Stadtbürger Gimchon gegen die Thatstationierung und das außerordentliche Maßnahmekomitee des Wohnbuddhismus zum Schutz der heiligen Städte Songju vor dem Gebäude der gemeinsamen demokratischen Partei auf der Insel Yeouui in Seoul eine Kerzenkundgebung ab und forderten die Opposition dazu auf, die Zurücknahme der geplanten Thatstationierung als Parteipolitik anzunehmen. Und laut Meldungen aus Südkorea veröffentlichten der Maßnahmerat für die Frage der Trostfrauen der japanischen Armee und die Stiftung Gerechtigkeit und Gedächtnis für die Lösung der Fragen der Sexualsklaverei der japanischen Armee am 16. Januar eine Erklärung und bestanden auf die völlige Annullierung der Vereinbarung zwischen Südkorea und Japan über die Sexualsklaverei.